herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge seit einiger Zeit. Und wie du das bestimmt schon im Titel gelesen hast, soll es heute darum gehen, was ich in den Ferien gelernt habe. Und ja, ich habe es ja eben schon angesprochen, ich habe eine kleine Pause gemacht von dem Podcast, von Instagram, von so ziemlich allem. Und deswegen fand ich, dass jetzt vielleicht ein ganz schöner Einstieg ist, einfach mal so zu erzählen, was denn so los war. Und das möchte ich in Form von Erkenntnissen machen. Also ich habe mir 10 Sachen überlegt, die ich so gelernt habe in der letzten Zeit, besonders eben in den Ferien. Und ja, das möchte ich dir einfach erzählen und starten wir mal direkt, würde ich sagen. Die erste Sache ist, und das habe ich eben auch schon so ein bisschen andeuten lassen, ich brauchte eine Pause. Und das nicht unbedingt von dem Podcast, weil ich den irgendwie blöd finde oder weil ich da keine Lust mehr drauf habe oder was auch immer. Nee, ich brauchte einfach eine Pause von allem, weil vor den Ferien war wirklich sehr viel bei mir los. Ich war 2 Wochen im Praktikum in einer anderen Stadt. Danach war die Klassenfahrt und noch so viele andere Dinge. Und es war irgendwie alles unglaublich anstrengend. Natürlich auch schön und ich habe neue Dinge erlebt und so weiter. Aber es war auch anstrengend vom Kopf her. Und ja, deswegen musste ich einfach mal komplett runterkommen und Abstand von allem kriegen. Und ja, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, einfach eine Podcast-Pause einzulegen und ich hoffe, ja, dass ich dich jetzt wieder mit wirklich guten Informationen oder guten Inhalten beglücken kann. Und ja, ich glaube halt, das hätte ich in der Zeit nicht machen können, weil ich einfach selbst so fertig war irgendwie. Also ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren, aber ja, mir ging es schon teilweise nicht so gut und deswegen, also das möchte ich halt nicht so sehr in den Podcast reintragen oder mit diesem Gefühl von dieser Base aus möchte ich keine Podcast-Folgen aufnehmen und deswegen habe ich es einfach gelassen. Und ja, genau, aber wie gesagt, jetzt fühle ich mich einfach wieder bereit und ich habe richtig Lust, weil ja, der Podcast ist einfach das, was ich machen möchte, das, was mir unglaublich viel Spaß macht. Also was mit fast nichts vergleichbar ist und ja, genau, deswegen fühle ich mich jetzt wieder bereit. Die zweite Sache ist, ich fühle mich sehr verbunden mit der Natur und das ist etwas, was ich eigentlich schon sehr lange weiß, aber was ich nochmal besonders gemerkt habe und zwar war das in Schweden, denn ich war die letzten 2 Wochen in Schweden im Urlaub. Und ja, falls du schon mal in Schweden warst oder Schweden kennst oder allgemein Norwegen oder so, dann weißt du, wie unglaublich schön die Natur dort oben ist. Und ja, also wir hatten da ein Ferienhaus und das ist direkt davor war ein See und ein bisschen Wald. Und ich habe die Natur dort einfach unglaublich doll genossen und ich möchte das jetzt auch, wo ich wieder zu Hause bin, auch so weiterführen, einfach, dass ich Spaziergänge mache und einfach diese wundervolle Natur, die wir eigentlich auch hier zu Hause überall haben, ja, dass ich das einfach genieße und dass mir das auch echt gut tut, wenn ich einfach mal nur einen Spaziergang in der Natur mache, weil ich dann so einen total klaren Kopf bekommen kann und total runterfahren kann und ja, das habe ich eben nochmal gemerkt jetzt in den Ferien. Die dritte Erkenntnis ist, dass ich auch mal loslassen darf. Und ja, falls du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du vermutlich, oder falls du mich auch kennst, weißt du vermutlich, dass ich eine ziemliche Perfektionistin bin. Und das irgendwie in fast allen Lebensbereichen. Und ja, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dadurch, dass vor den Ferien ziemlich viel los war, musste ich natürlich irgendwie an ziemlich vielen Baustellen sozusagen performen und mein Bestes geben. Und ja, davor waren ja auch die Prüfungen jetzt in der 10. Klasse. Und wie gesagt, das war alles sehr anstrengend und da haben mir die Ferien einfach so gut getan, weil ich da loslassen musste, weil einfach diese Last von der Schule ist so von meinen Schultern gefallen. Es waren einfach Ferien. Ich hatte nicht allzu viel vor. Ich konnte einfach mal in den Tag hineinleben. Und ja, dadurch habe ich gelernt, loszulassen, einfach von all dem Druck. Und irgendwann hat sich, also nach ein paar Wochen, hat sich dann so dieses typische Urlaubsfeeling eingestellt, dass man einfach, ja, total entspannt ist. Und ja, das habe ich unglaublich doll gebraucht. Genau. Die vierte Sache wäre, dass Noten eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und das habe ich, oder das dürfte ich vor allem durch einen wundervollen Vortrag von Dustin von der Youth University lernen. Und zwar habe ich mir ein YouTube-Video angeschaut vom Speak Up Event in Leipzig. Und wie gesagt, da hat Dustin einen Vortrag gehalten und er hat seine Geschichte erzählt. Und obwohl ich die Geschichte eigentlich schon ziemlich gut kannte, hat mich dieser Vortrag so unglaublich doll berührt. Ich weiß auch nicht. Er hat es irgendwie auf eine andere Art und Weise erzählt und ja, das hat mich auch ein bisschen an mich erinnert oder es hat mich irgendwie getriggert. Und also, falls du magst, kannst du dir auch gerne das Video auf YouTube anschauen, einfach auf den Speak Up-Kanal gehen und dann nach Dustin Germann suchen. Ich kann es auch vielleicht einfach in der Infobox verlinken, wäre wahrscheinlich einfacher. Genau, auf jeden Fall hat er da seine Geschichte erzählt und hat eben auch ein bisschen über Noten und sowas geredet. Und dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist und dass das nichts mit dem Wert von dem jeweiligen Schüler zu tun hat und so weiter. Und keine Ahnung, das hat mich irgendwie in dem Moment total berührt. Und ich habe gemerkt, jetzt wo ich auch ein bisschen Abstand so von der Schule hatte, dass es echt nicht so wichtig ist, obwohl ich immer total ehrgeizig bin und die allerbesten Noten kriegen will und so weiter. Letztendlich ist es egal. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte in der 8. Klasse 1,0, also nur Einsen auf dem Zeugnis. Das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern das sage ich, dass das verglichen mit dem Notenschnitt, den ich jetzt habe, der zwar auch nicht besonders schlecht ist, aber schon ein wenig schlechter, dass es einfach keinen Unterschied macht. Ich bin dadurch kein anderer Mensch. Ich bin noch genauso glücklich oder wenn nicht sogar jetzt noch glücklicher, weil ich jetzt noch andere Projekte gefunden habe, an denen ich unglaublich gern arbeite und die mir einfach so viel wichtiger sind als Schule. Und ja, das Stichwort andere Projekte ist eigentlich auch schon ganz gut, denn ich habe für mich beschlossen, dass ich in der 11. Klasse nicht mehr so versessen darauf sein möchte, immer die allerbesten Noten zu kriegen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das hinkriege, aber ich möchte einfach, meine Zeit anderen Dingen auch widmen. Natürlich möchte ich mich noch anstrengen in der Schule und ich möchte mein Abitur schaffen und so weiter. Aber ich möchte vor allem auch Zeit in diesen Podcast investieren, weil ja, ich merke einfach, wie wichtig mir das ist und wie viel mir das bedeutet. Und deswegen wäre es einfach so schade, wenn ich anfange, dann in der Oberstufe nur noch für die Schule zu leben, um, keine Ahnung, 1,0er Abi zu kriegen, was ich letzten Endes sowieso nicht brauche, weil ich für mich zum Beispiel festgelegt habe, dass ich nicht Medizin studieren möchte und auch nicht Jura oder sonst was, wo man jetzt einen mega guten Abischnitt für braucht. Und ja, deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass ich es schaffe, von meinem Perfektionismus in Bezug auf die Noten ein wenig loszukommen. Und ja, genau, dass ich einfach mehr Zeit in andere Projekte investieren kann. Genau, zu dem Punkt habe ich jetzt ziemlich viel gesagt. Kommen wir mal zum nächsten. Und dieser wäre, kaum Einfluss von außen tut eine Zeit lang verdammt gut. Und da spiele ich jetzt wieder ein wenig auf Schweden keine Ahnung, wie mein Satz angefangen hat. Ja, ich meine Schweden, genau, denn ja, falls du Schweden kennst, dann weißt du, dass es da manchmal ein bisschen einsam sein kann und dass die Häuser ganz schön weit auseinander sind, dass man lange fahren muss, um in eine größere Stadt zu kommen. Zumindest in vielen Regionen in Schweden ist das so. Und ja, wir haben in unserem Urlaub nicht allzu viele Menschen gesehen. Aber ich meine nicht nur diesen Einfluss von außen, sondern auch in Bezug auf das Handy. Also ich habe in der Zeit in Schweden Instagram von meinem Handy gelöscht, also die App. Und ich habe auch alle möglichen Nachrichtenseiten und Kanäle weggemacht, sodass ich wirklich nur an mein Handy gegangen bin, um mit wichtigen Menschen zu schreiben oder zu telefonieren. Eigentlich mehr zu telefonieren, genau. Und für nichts anderes habe ich eigentlich mein Handy genutzt. Also ich war wie so ein wenig abgeschnitten von der restlichen Welt, wenn man das so sagen kann. Und das hat mir wirklich unglaublich gut getan. Und ich fand es spannend, was mit mir passiert oder zu welchen Dingen ich neige, wenn ich mal nicht abgelenkt bin von Instagram und nicht abgelenkt allgemein von meinem Handy. Ich habe das auch oft einfach mal für ein paar Stunden oder mal einen halben Tag oder einen Tag ausgemacht. Und das war so unglaublich spannend, weil ich mich dann einfach nur auf die Terrasse oder direkt an den See gesetzt habe, in mein Tagebuch geschrieben habe, gelesen habe, einfach die Natur genossen habe, einen Spaziergang gemacht habe, Fahrrad gefahren bin, was auch immer. Und mein Kopf ist einfach wieder so richtig klar geworden und das war so schön zu beobachten. Und ja, deswegen bin ich mir selbst sehr dankbar dafür, dass ich das so gemacht habe in Schweden. Also, dass ich wirklich Instagram gelöscht habe und die ganzen Nachrichten, Sachen und so weiter. Es hat einfach nur sehr gut getan. Genau, kommen wir zum sechsten Punkt. Und dieser wäre, nur weil es schwer ist, muss man nicht immer gleich aufgeben. Und ja, die letzte Zeit war bei mir sehr geprägt von Streit. Ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Wort ist, aber schon Konflikten, sowohl mit anderen Menschen, aber auch in mir selbst. Aber bei diesem Punkt spiele ich jetzt vor allem auf die mit anderen Menschen an. Manchmal war es wirklich schwer. Genau, aber ich habe gelernt, dass es sich immer lohnt zu kämpfen und dass man nicht immer gleich aufgeben muss, nur weil gerade mal was doof ist. Und ich sehe das im Bekanntenkreis oft, gerade in unserem Alter, also im Teenageralter, dass man zum Beispiel Beziehungen ganz oft sehr schnell aufgibt, nur weil gerade ein Problem da ist. Und ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich das nicht so machen möchte. Ich möchte wirklich für die Menschen, die mir echt wichtig sind, kämpfen, dass das funktioniert. Und ich habe auch in letzter Zeit gelernt, was daraus entstehen kann, wenn man nicht aufgibt. Und es ist einfach so wunderschön, dass es sich einfach tausendmal lohnt, wenn man nicht aufgibt und kämpft. Ja, genau. Der nächste Punkt wäre, das Leben ist eine Achterbahn. Und ja, ich bin schon sehr lange Zeit einfach davon überzeugt, dass unser Leben in Phasen oder in Zyklen oder was auch immer verläuft, dass es auf jeden Fall nie konstant ist, denn ja, eine Konstante gleicht ja dem Tod. Und es geht einfach immer bergauf und bergab, ähnlich wie bei einer Achterbahn. Und wenn man das erkennt, dann hört man auf, sich immer so festzuklammern. Also beispielsweise, wenn es einem total gut geht, dass man dann nicht die Angst bekommt, dass es einem bald wieder schlecht geht, weil man eben weiß, dass es irgendwann auch mal wieder runtergeht. Und andersrum ist es auch so, wenn es einem mal nicht so gut geht, dass man da einfach mehr in dieses Vertrauen kommen kann, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Und ja, wenn man sich das einfach vor Augen führt, dass das Leben eine Achterbahn ist und dann weiß man, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert, weil ja, manchmal ist man eben glücklicher und manchmal hat man auch mal richtig doofe Zeiten, wo es einem nicht so gut geht und da passieren vielleicht Schicksalsschläge oder was auch immer das passieren kann in einem Menschenleben, Es sind ja viele Dinge. Ja, es ist eben manchmal gut und manchmal weniger gut und dann ist es mal wieder richtig schlecht und richtig gut. Und ja, man sollte sich nicht an irgendwas festbeißen, einfach nur die Zeit genießen und ja, darauf vertrauen, dass es auch wieder oder ja, darauf vertrauen, dass es auch wieder anders kommen kann und dass das aber auch nicht von Dauer ist. Also ja, alles geht irgendwann vorbei und irgendwie ist das auch schön, finde ich. Oder zumindest habe ich das so für mich erkannt. Genau. Der nächste Punkt wäre, dass es okay ist, alles mal in Frage zu stellen. Und ja, das habe ich wirklich in letzter Zeit verdammt oft getan. Ich habe so ziemlich alles in meinem Leben in Frage gestellt. Angefangen bei meinen Beziehungen, bei meiner Beziehung, dann bei Freundschaften, das sind ja auch irgendwie Beziehungen. Dann bei den Dingen, die ich als Hobbys mache, dann, oh Gott, es war so viel, so ziemlich alles. Ich habe allgemein das Gefühl, dass bei mir gerade eine Phase ist, in der sich sehr viel ändert. Und ja, aber ich habe gelernt, Frieden damit zu schließen, so dass es okay ist, zu zweifeln, alles in Frage zu stellen, aber dass man das dann, dass man dann diese Zweifel auch mal wieder loslassen kann und wieder in sich kehren kann und so weiter. Und ja, also falls du vielleicht auch gerade so eine Phase hast, lass dir gesagt sein, es ist okay zu zweifeln und manchmal alles in Frage zu stellen. Der nächste Punkt ist einer, den ich gestern oder heute gelernt habe. Und zwar ist es, Ausmisten befreit die Seele. Denn ich habe, wann war das denn? Gestern oder vorgestern, glaube ich sogar schon. Da habe ich angefangen, meinen Kleiderschrank auszumisten. Und zwar habe ich einfach alle Klamotten rausgeschmissen, auf dem Boden verteilt. Mein komplettes Zimmer war voll. Und dann dürfte nur wieder das in den Schrank einziehen, was mich wirklich glücklich macht und was ich gerne trage und ja, was ich einfach behalten möchte, was mich glücklich macht, habe ich schon gesagt, egal. Und alles andere kommt eben weg. Und das hat so gut getan, weil ich jetzt nicht mehr das Problem habe, dass ich frühs ewig vor dem Kleiderschrank stehen muss und überlegen muss, ja, was ziehe ich denn an, sondern ich kann einfach alles anziehen, weil da nur noch Sachen drin sind, die mich glücklich machen und die ich mag. Und deswegen ist da auch irgendwas, also irgendwie ein bisschen Ballast von meiner Seele abgefallen. Und deswegen, ja, ausmisten, befreit die Seele, probier es gerne selbst mal aus. Es ist echt wirklich sehr befreiend. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt und dazu brauche ich ja eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Und zwar ist der, ich bin unglaublich, wirklich unglaublich dankbar für all die wundervollen Menschen, die in meinem Leben sind. Ja, das geht besonders an meine Mama und an Christoph. Also, falls ihr das hört, ich hab euch lieb. Und ja, genau. In diesem Sinne, vielleicht kannst du ja, falls du noch zur Schule gehst oder gerade irgendwie frei hattest oder was auch immer, kannst du auch mal überlegen, was, oder allgemein, was du in letzter Zeit gelernt hast. Und falls du Lust hast, kannst du mir das auch gerne berichten über Instagram, da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Goldene Zeiten Podcast. Deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Tschüss!